schwarzer Nacht. Ich steh allein und starr vor Kälte und hab grad an dich gedacht. Es fährt vorbei ein Bus voller Leben und alles muss darin anders sein, denn ich steh ja nur daneben und fühle mich so ganz allein. Nach und nach erlöschen Lichter, schwärzer wird jetzt diese Nacht. Und ich spüre, sie kommt dichter, während ich an dich gedacht. Noch hör ich aus der Ferne der Lachen und mein Schmerz tut sich so schwer. Was träumte ich mit dir für Sachen? Doch Ewigkeiten scheint dies her. Einem Meer aus Drogen treibe ich durch schwarzes Nichts. Alles war erneut gelogen, ein neues Leben ohne dich.